Lektion 5. Aufgabe 2b. Sprecher 3. Ich bin eigentlich immer gerne Auto gefahren. Daher war es für mich auch kein Problem, eine Stelle anzunehmen, die 50 Kilometer von meinem Wohnort entfernt ist. Ich hatte zunächst ausgerechnet, dass ich nicht mehr als 45 Minuten von Tür zu Tür brauche. Damals kam es für mich gar nicht in Frage, mit dem Zug zu fahren, obwohl es eine Direktverbindung gibt. Ich wollte meine Unabhängigkeit und die Bahn ist ja bekannt für Verspätungen. Allerdings musste ich schon nach einem Monat feststellen, dass ich mich verrechnet hatte. Auf der Autobahn gab es jeden Tag Stau. Dieser Stress hat mich fast verrückt gemacht. Ich brauchte für einen Weg oft 1,5 Stunden. Und die Zeit, die ich brauchte, um einen Parkplatz zu finden, war da noch gar nicht einkalkuliert. Da ist mir klar geworden, dass mir die langen Autofahrten früher, als ich jünger war, weniger ausgemacht haben als heute. Mittlerweile fahre ich mit der Bahn und bin überraschend zufrieden. Ich fahre 60 Minuten, lese in der Zeit, habe bereits neue Leute kennengelernt und bin viel entspannter als am Anfang. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Freund der Bahn werde.